die Straßen meiner Stadt. Ich habe diesen Anblick so satt. Kinder rauben, kiffen und schreiben, so manchen Spruch an Fensterscheiben. In der Schule lernt sie Nazi-Straftaten und die Alliierten Heldentaten. Ein Kind wird in der Pause geschlagen und keiner hat dazu was zu sagen. Deutschland, mein Vaterland, wirklich hebe ich die Hand, verkauf verraten, ausgenutzt von Antideutschen, beschmutzt. Deutschland, mein Heimatland, auf zum nächsten Band, auf in die große Schlacht, bis unser Volk endlich erwacht. Politiker, die feinen Demokraten machen nur ehrliche Taten. Alle vier Jahre gibt es Neuwahlen, doch bei jeder Partei müssen wir drauf zahlen. Drogen wollen sie legalisieren und dann noch kräftig abzukassieren. Für Raubkopierer gibt es 5 Jahre und der Kindermörder nur leise lachte. Deutschland, mein Vaterland, wirklich hebe ich die Hand, verkauf verraten, ausgenutzt von Antideutschen, beschmutzt. Deutschland, mein Heimatland, auf zum nächsten Band, auf in die große Schlacht, bis unser Volk endlich erwacht. Mit Steinen auf dich und du bist Verbrecher als Nationalist. Du hast dir eine neue CD gekauft und schon ist sie auf dem Index drauf. Du musst das alles nicht verstehen, sie wollen dich nur am Boden sehen. Wir werden als Idioten hingestellt, doch nur bis der Vorhang fällt. Vaterland, wirklich hebe ich die Hand, verkauf verraten, ausgenutzt von Antideutschen, beschmutzt. Deutschland, mein Heimatland, auf zum nächsten Band, auf in die große Schlacht, bis unser Volk endlich erwacht. Könnt ihr zum Teufel jagen? Wir wollen unser eigenes Land, so wie es schon einmal da stand. Vergesst das Gelaber der Pressespierer, dass wir sind die Verlierer. Unser Land ist 1000 Jahre alt und noch nie machten wir vor etwas Halt. Deutschland, mein Vaterland, wirklich hebe ich die Hand, verkauf verraten, ausgenutzt von Antideutschen.